Kundgabe 2831. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.07.1943. Mission der Gott dienen wollenden. Verbreiten der Wahrheit. Es ist eine überaus schwere Mission, die gottabtrünnigen Menschen wieder auf den rechten Weg zu führen. Auf den Weg des Erkennens, der zu Gott hinführt. Es ist eine Mission, die äußerste Geduld und größte Liebe und Ausdauer erfordert. Und darum stellen sich nur selten Menschen für eine solche Aufgabe zur Verfügung. Aber diese wenigen arbeiten für das Reich Gottes und werden auch gesegnet sein, solange sie sich dieser Arbeit hingeben. Der Mangel an von Gott geschulten Kräften wirkt sich so aus, dass die Menschen selten nur in der Wahrheit wandeln. Und dies wieder hat zur Folge, dass sie ihr Erdenleben nicht hoch genug bewerten, um es entsprechend auszunützen für ihre Seelen. Wird ihnen die reine Wahrheit geboten, dass sie den Zweck und das Ziel des Menschen auf Erden begreifen, dann werden sie auch das Leben entsprechend leben. Wenn sie nicht gänzlich, gottgegnerisch eingestellt sind und ohne jegliches Wissen verbleiben zu können, glauben. Wer Gott nicht anerkennt, der wird auch keine Lehren annehmen und schwerlich auf den rechten Weg geführt werden. Wer aber Gott nicht gänzlich widerstrebt, kann durch die ihm dargebotene Wahrheit zum Erkennen kommen, so wie sie ihm in Liebe und Geduld vermittelt wird. Die Wahrheit spricht für sich allein. Die Wahrheit trägt die Kraft in sich, und es würde den Menschen alles leicht fasslich und annehmbar erscheinen, so ihnen nicht zuvor Irrtum geboten worden wäre, der ihren Blick getrübt und ihren Willen geschwächt hätte. Und doch muss der Irrtum durch die Wahrheit verdrängt werden. Und dies ist die Mission derer auf Erden, die Gott dienen wollen, die selbst in der Wahrheit stehen und darum auch in der Erkenntnis, welche Folgen der Wandel im Irrtum nach sich zieht. Sie müssen unentwegt tätig sein im Weiterleiten der Wahrheit, die sie selbst von Gott empfangen für eben diese Mission. Zumeist werden sie auf Widerstand stoßen. Sie werden mehr Ablehnung erfahren als Zustimmung und dürfen sich doch dadurch nicht entmutigen lassen. Die Liebe zu den irrenden Seelen muss sie antreiben, immer und immer wieder sich ihrer anzunehmen und sie in der Wahrheit zu unterweisen. Denn gleichzeitig mit dem irdischen Arbeiter sind auch die geistigen Arbeiter des Herrn tätig, die sich in den Gedankengang der irrenden Menschen einzuschalten versuchen und gleichfalls bemüht sind, deren Denken zu wandeln. Jede Unterstützung auf Erden durch bewusst ins Geistige gelenkte Gespräche wird von den lehrenden Wesen im Jenseits dankbar angenommen. Ist sie doch oft der Anlass des Nachdenkens, der ihnen die Möglichkeit gibt, ihren Einfluss auf das Denken der Menschen geltend zu machen. Und darum wird die Bereitwilligkeit eines Erdenmenschen, zur Verbreitung der Wahrheit aus Gott beizutragen, immer von Gott gesegnet sein. Gilt es doch, denen Hilfe zu bringen, die ohne Verbindung sind mit Gott, die ihm so fern stehen, dass sie ihn nicht zu erkennen vermögen und die darum in dunkelster Geistesnacht dahingehen. Auch wenn die Bemühungen auf Erden wenig Erfolg haben, wirken sie oft im Jenseits noch nach und können dann der Beginn einer Sinnesänderung sein, der Beginn seines Aufstieges zur Höhe. Das göttliche Wort, die reine Wahrheit, die in Liebe einem Menschen dargeboten wird, wirkt sich als Kraft aus, wenn ihm nur nicht offener Widerstand entgegengesetzt wird. Und es ist diese Kraft von nachhaltiger Wirkung, so wie der Mensch gedanklich zu der Wahrheit Stellung nimmt, wenn auch nach langer Zeit. Darum kann nicht emsig genug gearbeitet werden an der Verbreitung der göttlichen Lehre. Denn der Irrtum ist groß unter der Menschheit und somit auch die geistige Not, die Hilfe erfordert. Und es soll sich kein Arbeiter im Weinberg des Herrn entmutigen lassen durch Ablehnung, Verhöhnung oder Unwillen derer, denen er die Wahrheit bieten will. Sein Eifer wird nicht erfolglos sein, und die Seelen werden es ihm dereinst danken, dass seine Liebe sich ihrer angenommen hat. Das Bemühen, irrende Seelen in die Wahrheit zu leiten, wird nicht aufgegeben von Seiten der Lichtwesen, und ob sie sich auch ständig widersetzen, weil alles, was lichtvoll ist und in der Wahrheit steht, ständig tätig ist für die Errettung irrender Seelen. Amen.